Full of crime. Yeah. Das Teufelding in meiner Tasche gehört nicht dir. Wer nicht klaut, der ist eine Flasche. Da kommt mein zweites Bier. Dann geh ich zu meiner Süßen mit den wunderschönen Füßen. Sie hat ein niedliches Gesicht und teilt sie genau wie ich. Ihre Eltern sind nicht da, die Goodies hab ich mit. Na prima, das wird ein geiler Ritt. Denkst du denn, Gott sieht das nicht? Es gibt zwei Wege, Gnade oder Gericht. Entscheide dich. Dangerous time, full of crime. Dangerous time, so full of crime. Ja, mein Kind ist nicht schlimm, du bist wie heute alle sind. Das gehört zum Guttun, wie der Vater so oder so. Ja, mein Kind ist nicht schlimm. Nicht mehr sehen, dass Familie ins Verderben geht. Leute, seid nicht dumm, tut Buße und kehrt um. Ich kann es nicht mehr sehen, dass Familie ins Verderben geht. Leute, seid nicht dumm, tut Buße und kehrt um. Dangerous time, full of crime. Dangerous time, full of crime. Dangerous time, full of crime. Dangerous time, full of crime. Es gibt da einen Mann, der Leben ändern kann. In Liebe und Geduld vergibt er unsere Schuld. Er bricht unsere Ketten und will uns erretten. Die ihn noch nicht kennen, werden ihn Vater nennen. Die jetzt noch rauchen und saufen, werden ihm nachlaufen. Sie werden eine Armee, rein und weiß wie Schnee. Mit Radikalität marschieren sie im Gebet. Sie geben niemals auf und nehmen selbst den Tod in Kauf. Sie folgen dem weißen Reiter und kämpfen immer weiter. Du wirst es sehen, es wird geschehen. Holy time, Jesus shine. Holy time, Jesus shine. Holy time, Jesus shine. Holy time, Jesus shine. Yeah.